Oh nein, ich zeige Ihnen ein paar Dias und Sie werden mir dann sagen, was Sie darüber denken, alright? Jolly good. Oh. Also dann, bei jedem dieser Dias ist dann eine Antwort von einer der Personen im Bild gefragt. Und Sie sagen mir, was Sie meinen, dass die Person sagen soll, alright? Righty, right. Hörst du diese Menschen da draußen laufen im Krieg? Lächelnde Marionetten auf Jazzmusik kämpfen im Krieg, werfen auf den südafrikanischen Kindergarten Granaten und tanzen dann im Sonnenschein für unser Seelenheil. Predigen Fairness und Gerechtigkeit auf dieser Welt, bis man sich später dann in das Rotlichtviertel gesellt und Menschenhandel unterstützt. Hat doch jedem genützt, stoßen dann an, die Fratze der Begierde verstellt. Nehmen einem kleinen Kind den geliebten Hundiland weg, für immer versteckt für den, ja, so wichtige Medikamente. Test, das weinende Kind wird dann mit süßen Lollis betäubt, fett und abgestumpft, betäubt der menschliche Vernunft, während ein Arzt es sagt, dass ein schlagendes Herz versagt. Dann unter dem Lächeln getan, dass dieser Herzinfarkt die ganzen Lollis und Medikamente entstanden ist, bekommen in der Welt. The game must go on. Singen Kinderlieder, wiederholen sie immer wieder, bis wir daran glauben, Realitäten vertauschen. Michel Friedmann, Politiker, Rechtsanwalt und Kolumnist, dem darf man doch vergeben, dass er Koks in Bordellen snippt. Putzen uns mit den Hautfetzen der Unterschicht dieser Weltbevölkerung, wir wissen doch nicht, war doch keine Absicht, als wir in euer Land einmarschierten, weil wir Ölrohstoff und moderne Sklaverei propagieren. Setzen Clownsmasken auf unser glatt rasiertes Haupt, sehen zu, wie jeder seinen Turm zu Babel baut. Vertrauen auf Gott ist fehl am Platz, ist der ekelhaft, der Mammon ist erfüllend, Gottes Wesen werden umgebracht. Essen lebendige Fische, die zucken nach Atem ringen, filetieren die Kinder mit scharfen chinesischen Klingen. AK-47, der du kommen in der Welt. The game must go on. Alter Abitus, du siehst alles so negativ. Yo. Ich meine, ich hab ja nichts dagegen, wenn man seine Fehler sieht. Yeah. Doch ich find es übertrieben, wenn du sagst, dass jeder flieht. Das ist meine Meinung, sieh das Ganze als ein Leserbrief. Du sagst immer nur, ihr seid tot, ich kille weiter. Oh. Vielleicht hilft dir da ja diese rosa-rote Brille weiter. Genieß die Stille einfach, ich meine, genieß die Stille. Mach nichts, wenn sie schwanger wird, verdammt, ich liebe die Pille. Ich verdiene Mülle, ist wirklich kein Problem. Bin dabei heimzugehen, doch fühl mich so allein, oh je. Würd gerne Heino sehen, die Tour ist leider ausverkauft. Hab lange zu ihm aufgeschaut, doch jetzt ist er auch der Traum. Oder auch nicht, denk ich mir und geh auf eBay. Alle denken wie gay, doch ich bin hart wie CJ. Aus San Andreas, es wird heißer und ich warte, biete immer easy mit und ersteigere die Karte. The game must go on. Ich soll jetzt sagen, was der andere sagt? Ja. Sagen Sie einfach, was Ihnen einfällt. Mir fällt nichts mehr ein. Ich hau dir ein, Genie. Fresse. Ja, Brockholz.